Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr kommt im Bermuda-Funk und Bogo Radio die wöchentliche Dosis Anarchie und Bierfangkulo. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 21. Januar ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung und neben mir sitzt die Mary von Turbo Booking. Hallo. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Wir haben gerade Restarts gehört, Restarts. Ja, Restarts, super Band, war immer eine meiner Lieblingsbands. Dachte ich, ist ein guter Anfang für heute. Ja, und Turbo Booking, das bedeutet, du bist Bookerin. Genau, und ich buche auch die Restarts. Super Band. Jetzt gucke ich die ganze Zeit hier auf diesen Chat. Ich muss da mal weggucken. Ja, muss ich weggucken, ja. Und was heißt das, du buchst eine Band? Das heißt, ich versuche denen eine möglichst schöne Tour zu buchen. Das heißt, ich frage die Veranstalter, ob die Band da wohl spielen kann, was bei den Restarts ganz locker flockig klappt. Mhm. Bei anderen Bands, die nicht jeder kennt, ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich buche gern besonders lange Touren. Ja. Möglichst 3-4 Wochen. Das macht dann auch richtig Spaß und das lohnt sich dann auch richtig und so. Wie gesagt, also für unbekannte Bands ist das halt tierisch viel Arbeit. Mhm. Je bekannter die Bands, desto mehr Spaß macht es eigentlich auch. Und du hast ja auch einen Tourbus, ne? So wie ich das gesehen habe. Ich habe jetzt auch einen Tourbus, ja. Also ich habe ja schon länger Busse vermietet mit einem Kumpel zusammen, dem die gehört haben. Und der kann das jetzt nicht mehr machen. Der hat auch Rückenschmerzen und so. Mhm. Ja. Also das heißt dann, du setzt dann die Band hinten in deinen Tourbus rein und dann gondelst du dann von einem Jugendzentrum zum nächsten. Nee, also manchmal fahre ich auch, aber also ich kann die jetzt auch nicht immer alle fahren, weil dann kann ich ja nicht arbeiten in der Zeit. Also ich habe versucht, auf Tour auch mal vernünftig zu arbeiten, das kriege ich aber nicht hin. Mhm. Also da bin ich immer nur Mühe. Also bist du die seltensten Male bist dabei? Ja, also ab und zu fahre ich schon mal eine Tour, also wenn ich die Leute auch kenne, also ich habe auch echt keinen Bock, jetzt für irgendwen Touren zu fahren, also wenn ich die Leute jetzt nicht kenne, das machen ja auch viele, hatte ich auch mal überlegt, ob ich das machen soll, weil ich ja auch immer Geld brauche und dann habe ich aber gedacht, mit so Leuten, die ich jetzt gar nicht kenne, setze ich mich nicht 3 Wochen in Tourbus und Gondel durch ganz Europa. Weil es auch immer ein bisschen eklig ist, ne? Ja, ich meine, die können ja auch doof sein. Ja. Keine Ahnung. Also. Ja, und du machst dann halt auch die Planung für die Tour, weil manchmal wundert mich es wirklich, wie manche Bands durch Deutschland gejagt werden. Irgendwie, da spielen sie im IOZ Erfurt und anschließend müssen sie dann in Freiburg im Crash spielen und dann wieder irgendwo in Hamburg am nächsten Tag. Da denke ich mir, das ist ja schon irgendwie, die sind ja die ganze Zeit nur auf der Autobahn und ernähren sich von irgendwie Autobahnraststätte. Ja, das stimmt. Also ich versuche das schon möglichst so zu machen, dass sie halt eben eine bequeme Tour haben. Also ich versuche jetzt das so zu buchen, dass sie nicht mehr als 500 Kilometer weit fahren am Tag. Aber es gibt auch Bands, jetzt so amerikanische Bands meistens, die sagen, ja, wir wollen total viel fahren und wir wollen gern durch ganz Europa und wir wollen alles sehen in 10 Tagen oder so und ist uns auch völlig egal. Und dann versuche ich die noch immer zu überreden, vernünftig zu sein, sozusagen, weil sie dann eben nur auf der Autobahn sind und also ich da jetzt persönlich keinen Spaß dran hätte, aber manchmal wollen die das halt so. Ach so, wegen da, weil es keine Tempolimit gibt teilweise und sowas. Oder? Ja, weiß nicht, also nee, also ich glaube auch viele wollen auch gern sagen zu Hause, ja, ich war in Frankreich, Italien, Spanien, was weiß ich, Kroatien, Polen und Schweden in einer Woche. Oder dann, so. Also wie die Japaner. Ja, können sie einen Aufkleber auf ihren Gitarrenkoffer machen. Genau. Ja. Also ja, das ist, ja. Also die Engländer sagen immer, ja, wir waren in Europa auf Tour, so als ob England halt nicht Europa wäre. Und dann ist das, glaube ich, cool, zu Hause zu sagen, ich war überall in möglichst vielen Ländern, keine Ahnung. Aber also meistens versuche ich die schon dazu zu überreden, nicht so weit zu fahren. Also es könnte mir ja eigentlich egal sein, aber es ist mir nicht egal. Die sollen ja halt eine gute Tour haben am Ende. Und es macht ja auch keinen Sinn, wenn die dann einen Großteil von ihrer Kohle direkt wieder für Sprit ausgeben. Ne? Und wie lange machst du das schon? Also selber, also so professionell, sage ich mal, mache ich das seit 4 Jahren jetzt erst. Und früher habe ich halt immer so für Kumpels gebucht und Konzerte veranstaltet und so. Und zwischendurch habe ich mal ein Praktikum gemacht bei so einer ganz schlimmen großen Künstleragentur, wo schlimme Künstler in Anführungszeichen vertreten waren. Aber da hast du das Handwerk dann gelernt? Nee, auch nicht. Da haben die einfach gesagt, hier mach mal Booking, wir wollen jetzt eine Booking-Abteilung machen, bau die mal auf. Und dann habe ich mir so selber beigebracht auch. Also da war auch keiner, der das konnte. Ja. Und ich habe mir das dann auch selber ausgedacht. Weil es gibt ja auch unendlich viele Bands, die machen das selbst. Die haben keinen Booker. Und und die fallen dann oft auf die Nase. Weil sie dann irgendwie weil sie meistens die Läden nicht kennen, wo sie hingehen. Die haben davor nur mit E-Mail irgendwie korrespondiert und plötzlich stehen sie halt vor einem Laden und wundern sich, wo sie jetzt sind. Jugendbegegnungsstätte St. August oder was. Irgendwo. Ja, also ich kenne auch nicht alle Läden persönlich, ne, weil das ändert sich ja auch ständig und ich war jetzt nicht in allen Tausenden von Konzertläden in Europa, aber ich habe da natürlich einen besseren Überblick, aber also wenn jetzt, das sage ich auch oft den Bands, die wegen Booking bei mir fragen. Also wenn das jetzt deutsche Bands sind und die irgendwie halbwegs organisiert sind, dann können die das auch selber machen. Also dann brauchen die auch keinen Booker. Ne? Also ich zum Beispiel, also jetzt für amerikanische Bands ist das natürlich schwieriger, die Leute zu kennen, die Veranstalter zu kennen. Und dann übernehme ich das quasi für die oder halt Leute, die keine Zeit haben. Aber ich meine, das ist jetzt keine Quantenphysik, also das kann sich jeder beibringen. Ja, eigentlich. Also dein Kapital ist eigentlich dann das Wissen, wo sind die Läden, welche Läden machen das mit und wo funktioniert es gut. Ja, und dass ich halt organisiert bin, das ist ja nicht jeder, ne? Ja. Und ich meine, dass ich halt diesen langweiligen Job im Prinzip mache. Also ich meine, das ist ja jetzt, also ich meine, ist ja schon eher ein langweiliger Bürojob. Und da hat ja auch nicht jeder Bock drauf und es ist auch nicht jeder in der Lage dazu, glaube ich. Also ich meine, ich organisiere halt die ganzen Reisen, nicht nur die Tour, sondern dann ja auch noch die Flüge und das Budget und Bus und Backline und, ja, und mache die Kalkulation und was weiß ich und kümmere mich halt auch um alles andere so, ne? Und dann halt und um die Presse und das muss ja auch alles rechtzeitig sein und es gibt ja einfach viele verpeilte Leute. Also du verschickst dann auch die Plakate und die Das mache ich auch alles. Ich mache auch die Plakate meistens selber auch noch, weil mir das Spaß macht und so. Ja, also weil das ist dann halt das einzig Kreative, was ich so machen kann innerhalb des Jobs und ja, und ich meine, das, also das kriege ich einfach halt geregelt und also ich meine, ja, bei deutschen Bands, die sich in Deutschland eine Tour buchen wollen, denke ich, die können das auch selber machen. Ich meine, klar, muss man dann halt irgendwie jahrelang eine gewisse Größe haben sie halt, sagen, sau, wir lassen es lieber machen, weil ja, klar, von jemand, der sich damit auskennt. Ja, ich meine, klar, ich meine, bei mir ist das ja auch ein Vollzeitjob. Nenn mal so ein paar Bands, die so gerade bei dir so in deinem Portfolio stehen. Also die Restart, eben, die wir eben gehört haben, darauf bin ich sehr stolz. Also eigentlich bin ich auf alle sehr stolz, denn ich sammle so meine Lieblingsbands, hab aber noch nicht alle. Also die Subhumans, für die buche ich jetzt auch eine Tour im Mai. Auch große Helden von mir und auch super nette die Leute. Die sind ja auch international gleichbleibend überall bekannt und berühmt, ne? Ja. Also es ist jetzt keine große Band, aber egal ob man Indonesien oder was ich oder sonst irgendwo, ne, oder Amerika, irgendwie überall kennt man die Band, also gleich. Ja, die sind also halt, haben sie überall die gleiche Bekanntheit. Die sind halt glaubwürdig, sag ich mal, ne? Also die, das ist jetzt nicht so eine alte, wieder ausgegrabene Band, die irgendwie 20 Jahre Pause gemacht hat und Kinder großgezogen hat. Ja, ich glaube, die hat nie Pause gemacht, ne? Sondern die haben halt immer was gemacht und waren immer dabei und haben den Punkrock halt immer geliebt und das finde ich halt irgendwie, dann kann ich das halt auch ernst nehmen und so. Und also ich meine jetzt nichts gegen Bands, die sich jetzt nochmal zusammentun. Ich meine, das muss ja auch nicht schlecht sein, ist es aber oft. Ja, Aber, nee, also ich meine deswegen, also ist mir schon wichtig, dass die Leute auch cool drauf sind. Also ich hatte natürlich auch schon Bands, die nicht cool drauf waren, das habe ich dann aber später erst gemerkt, sag ich mal. Ah, nimm mal Namen. Ja, das kann ich leider nicht machen jetzt. Nee. So, warum? Ja, das ist total unprofessionell, aber das sage ich dir gleich. Ja, dann können wir ja ein Lied hören, wenn du mir das erzählst. Ja, das, also ich habe hier auch von Subhumans eins mitgebracht. Das ist auch zum aktuellen politischen Anlass. Religious Wars finde ich sehr passend gerade. Ja, passt eigentlich immer. Wir von der Pegida finden das auch super. Ja. There's no light in your eyes. Das waren Subhumans. So, wir sind hier wieder am Start. Die Mary sitzt neben mir von Turbo Booking. Und jetzt haben wir die ganze Zeit gequatscht und hast mir gar nicht die Namen verraten, ne? Von den Bands, mit denen du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ach ja, das waren AC/DC. Die finde ich nicht so gut. Die haben mich damals abgezockt, 79. Ja, also jetzt nochmal zuzukommen. Also die Bands, die du machst, die suchst du dir aus. Du sprichst die Bands an. Oder gibt es auch Bands, die auf dich zukommen? Es gibt natürlich auch Bands, die auf mich zukommen. Es gibt verdammt viele Bands, die auf mich zukommen, ja. Aber ich wie viel von kann den, natürlich wie viel in dem Punk-Bereich, wie viel ernstzunehmende Konzertveranstalter oder nicht Konzertveranstalter, Tourbooker gibt es eigentlich? Keine Ahnung. wenn ich jetzt mal schätze. In Berlin gibt es doch einen, ne? Wie heißt also, du meinst jetzt so richtig ja. Nur Punk oder was? Ja, so wie so gleichwertig mit dir. Was ja. Ist ernst zu nehmen? Das müssen wir ich jetzt glaub, erst Berlin, definieren. In Berlin gibt es doch einen. Wie heißt er denn? Da gab es auch so eine kleine Doku drüber. Also, es gibt Muttis Booking. Genau, gibt, der, ja. Der von Muttis Booking, ne? Ja. Dieser Typ. Dieser, weiß nicht, wie der heißt. Mutti heißt er, glaube ich. Mutti, ja, genau. Ja. ja, was weiß ich, ey. Es gibt ja so schon eine Handvoll größere Agenturen. Ja. Also das heißt größer, das ist ja alles quasi klein, ja. Wenn man jetzt nur die Punkrock-Agenturen anguckt. Ne? Und dann gibt es ja noch ungefähr 1 Million Leute, die das so nebenbei machen. Aus dem Kinderzimmer raus. Oder irgendwie ja. Kumpels einfach nur helfen. Ja. Oder was weiß ich, die haben ja auch nicht unbedingt eine Webseite. Mhm. Keine Ahnung, manchmal haben die nur eine GMX-Adresse oder so. Und ich meine, die machen das, also keine Ahnung, da gibt es dann auch welche, die machen das gut. Mhm. Und andere machen es nicht so gut. Aber. Ja, was ist der Vorteil jetzt, wenn eine Band, also du übernimmst die ganze Arbeit, wo eine Band eigentlich meistens keinen Bock drauf hat oder vielleicht auch gar nicht kann und dann nicht die Erfahrung dazu hat. Und ich weiß gerade, was ich sagen wollte. Wir haben doch so viele Sachen vorbereitet. An tollen Themen. Ja, du warst zum Beispiel in Südkorea gewesen. Wie kam es denn da dazu? Genau. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Es fing an, ich habe eine Freundin aus Korea, die aber in Bonn wohnt, eine Künstlerin, Hyunsu Kim heißt sie übrigens, bitte die Ausstellungen auschecken, sind regelmäßig in Köln, die hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie zu so einer koreanischen Band immer malt und dann hat sie mir die vorgespielt und die fand ich total cool, die heißen Jambinai. Und dann hat die irgendwie den Kontakt hergestellt und dann habe ich denen so ein bisschen geholfen. Und der, also sozusagen Manager von denen, ne? Manager hört sich immer so scheiße an, aber der hat jedenfalls mich dann, wollte mich einladen nach Korea und weil ich ja aber irgendwie nicht so viel Geld habe für die Flüge und so, hat er es dann geschafft, dass ich von so einer offiziellen Musikmesse Konferenz eingeladen werde. Also die haben mir dann alles bezahlt und so. Mhm. So soll es eigentlich sein, habe ich mir gedacht. Ja. Und dann musste ich eben auf dieser Messe auch einen Vortrag halten. In Koreanisch. Klar, auf Koreanisch. Ja. Habe ich dann aber doch auf Englisch gemacht, weil mein Koreanisch gerade nicht mehr so gut ist. Ja, was hast du denn erzählt in dem Vortrag? Da habe ich, das war ja das Problem. Ich wusste überhaupt nicht, was ich erzählen soll. Und dann habe ich halt einfach das Einzige, was ich kenne, habe ich über das europäische Underground Network erzählt, weil das haben die da ja nicht. Also und die ganzen Punk- und Rockbands, die suchen ja verzweifelt nach einer Möglichkeit, überhaupt mal zu touren. Ne? Auch gerne in Europa. Und die hat das natürlich brennend interessiert. Und die haben dann halt, ja, die wollten dann halt auch alles darüber wissen. Also nach diesem Vortrag war dann so ein 1:1 Meeting. Dann musste ich mich da hinsetzen mit einer Dolmetscherin. Und dann kamen die halt alle einzeln zu mir und haben mir ihre Bands vorgestellt. Das war ganz witzig. Haben sich wahrscheinlich immer so verbeugt, oder? Ja, die haben sich, ja, das stimmt. Ja. Also egal, wo ich da rumgerannt bin, auf dieser Konferenz oder halt überhaupt in Seoul, in dieser Gegend dann später, sind halt über aus jeder Ecke sind Leute hervorgeschossen und haben gesagt, are you Mary? So, weil ich auch auf diesen Plakaten war von der Konferenz, was mich auch sehr überrascht hatte. Und dann haben die mich alle erkannt, sind angekommen und haben mir halt irgendwie ihre CDs kredenzt. Das waren aber alles total reizende Menschen irgendwie. Das fand ich, also es war alles total lustig irgendwie. Und diesen Vortrag, den habe ich halt vorher am Tag noch auf so Hotelzimmerzettel geschmiert. Mhm. Und alle anderen hatten natürlich PowerPoint-Präsentationen und so. Ich halt voll Punkrock-mäßig dann mit meinen Zetteln. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, weil also die wollten ja was von mir sozusagen, ja, die Leute. Ne? Und ja, der hätte einen schönen Dia-Vortrag machen können, also so irgendwelche Bilder zeigen, wie es in irgendwelchen Jugendzentren oder so abgeht, ne? Ja, also ich war auch tatsächlich. Wie die besoffenen so Leute irgendwie da irgendwie auf dem Boden liegen. Ja, ja, stimmt. Ja, ich hatte halt null Zeit, mich vorzubereiten. Das war halt irgendwie erst 4 Wochen vorher klar. Ja, ich glaube, die können sich das auch nicht richtig vorstellen, wie das hier eigentlich so ist, ne? Also. Ja. Also. Ja, das ist halt so eine Band halt, die hier auf Tour ist. Dann spielen sie halt in einem Laden, der halt mal so gerade so groß ist wie Sonic Ballroom, wo maximal 150 Leute reinpassen. Und da spielt schon eine Millionenstadt. Was ja auch seltsam ist eigentlich. Ja, ich meine, die haben da ja eh nur eine Stadt, wo sie im Oder Prinzip du spielst in Berlin und dann spielst du dann irgendwo auch in einem scheiß kleinen, in einer Kneipe im Endeffekt, ne? Ja, also ich habe auch gedacht, also wenn ich jetzt Bands hier rüberhole, dann kriegen die auf jeden Fall auch einen Kulturschock, weil da bei den Konzerten, also bei den meisten, da ist halt irgendwie immer die Luzi abgegangen, also beziehungsweise so. Ja, es wirkte so ein bisschen künstlich, also als ob jetzt alle Leute denken, so, da spielt jetzt eine Band, jetzt muss ich irgendwie total abgehen und die ganze Zeit jauchzen und frohlocken. Ja. Und dann waren da halt teilweise auch die ganzen Mädels vorne vor der Bühne am Start und sind total steil gegangen. Dann habe ich gedacht, wenn die dann hier hinkommen und hier spielen, werden die auch arg enttäuscht sein. Die erste Reihe ist voll mit 30-Jährigen, die mit verschränkten Armen vor der Bühne stehen. Die erste Reihe gibt es erstmal gar nicht, 10 Reihen später fängt es überhaupt erst an, dass welche sich in den Hintergrund drängen sozusagen und naja, und dann werden sie auch angepöbelt. Ja, also und da habe ich auch ein bisschen Bedenken, dass sie sich halt andere Vorstellungen machen. Also ich glaube, teilweise stellen die sich das dann so Rockstar-mäßig vor. Ja klar, sie kommen in ein fremdes Land von weit her, dann müssen sie doch irgendwie, sind so was Besonderes, ne, irgendwie. Ja, also gerade diese Underground-Sache, ich weiß, es gibt natürlich auch Leute da, die auch mal durch Europa gereist sind, aber gerade die in der Punkszene, die haben halt überhaupt keine Kohle, weil das da halt noch viel extremer ist. Also wenn man da nicht direkt nach der Armee, ne, Armee geht irgendwie 2 Jahre, wenn man da nicht direkt anfängt, durchzuarbeiten, Karriere zu starten, dann hat man nachher auch irgendwie keine Chance mehr. Und dann sind halt die Leute, die Bands haben, die da noch Zeit für finden, die haben halt dann kein Geld, um irgendwie auf Tour zu kommen, ne? Weil das kostet ja erstmal. Also. Ja, klingt sehr, ist wahrscheinlich der Grund, warum so wenig südkoreanische Bands hier auf Tour sind. Das ist der Grund, in der Tat. Ja. Also da gibt es schon welche. Also ich meine, ich glaube, ich habe echt in den 10 Tagen, in denen ich da war, einen sehr guten Überblick bekommen über die ganze Szene. Das heißt ja auch schon was. Ja. Weil die ganze Szene ist ja nur in Seoul und alle kennen sich gegenseitig. Ja. Aber trotzdem, also da gibt es schon viele Bands. Also es ist jetzt vielleicht nicht nur speziell Punk, sondern auch im weiteren Sinne. Ne? Da gibt es aber auch gute Bands. Also, und wie lange warst du dort? Ja, 10 Tage. Also nur 3 Tage war die Konferenz. Und die anderen 7 Tage wurde ich dann eben auch jeden Tag auf Konzerte gehetzt sozusagen. Also ich habe dann auch zwischendurch mal gefragt, den Sakko, der mich da eingeladen hat, ob ich mal einen Tag frei haben kann. Ja. Und der hat immer gesagt, nein, die warten schon auf dich, du stehst auf der Gästeliste, du musst da jetzt hin. Und da musste ich wieder losrennen. Aber es war halt, es war echt der Mörderspaß. Also ich habe wahnsinnig viele nette Leute kennengelernt und so und viel getrunken. Und ist da jetzt konkret was dabei rausgekommen, dass jetzt irgendwie wirklich eine Band irgendwie nimmst, die jetzt hier auf Tour geht? Ja, also ich bin mit 2 in Kontakt. Die eine will jetzt gerade gucken, wie sie es finanziert. Die heißen, also die koreanischen Bands haben größtenteils ziemlich beknackte Namen, muss man sagen. Also die heißen Dead Buttons, also tote Knöpfe. Ne? Ja. Und das ist aber so ein ganz normaler, durchschnittlicher Bandname. Also das, ja, das wirkt dann teilweise wie so englische Wörter zusammengewürfelt. Aber trotzdem, das ist eine super Band. Also es ist, sind halt auch nur zwei Mann. Dann ist das halt auch finanziell eher zu stemmen. Und ich hoffe, dass die es hinkriegen halt. Ne? Mhm. Also die können in Liverpool spielen auf so einem Festival und dann hoffentlich kann ich da was drumherum buchen. Und also da gibt es andere Bands, denen habe ich gesagt, ja, wenn ihr das irgendwie schafft, die Flüge zu bezahlen, buche ich euch gerne was. Mhm. Aber ich kann natürlich jetzt nicht das da. Also die Flüge müssen sie auf jeden Fall selber bezahlen. Ja, also ich meine, das ist ja auch unrealistisch, ja, dass man das jetzt bei einer ersten Tour wieder rausbekommt. Dass sie das wieder reinkriegen, ja. Also ich weiß es ja auch nicht, ich kann es im Moment noch nicht ganz beurteilen, ob da überhaupt Leute hingehen würden. Also ich habe jetzt viele Leute gefragt und ich würde auf jeden Fall zu einer koreanischen Band rennen, wenn da steht, hier irgendwie die kommen aus Korea, finde ich das voll interessant. Und andere Leute haben gesagt, würde sie nicht die Bohne interessieren. Also ist halt schwierig zu sagen, ne, wie das überhaupt ankommt. So. Ja, ich kenne das von den japanischen Bands, die ich hier so gesehen habe. Die klingen halt meistens so wie englische Bands. Ja, klar, also da wird auch viel kopiert und so. Ja, aber die sich eher so dann so koreanische anhören, die will man teilweise auch nicht hören. Weil ich denke mal, das kann ruhig ein bisschen anstrengend sein, aber ich will ja schon ein bisschen so einen Hauch von Exotik haben. Ach so, ja, das ist das ist ein gutes Stichwort. Ja. Dann mach doch mal die Jambinai an. Das ist die Band halt, über die ich da hingekommen bin. Die spielen auch schon viel in Europa, also auch so Festivals, das buche ich aber nicht. Die haben noch so einen internationalen Booker und so. Aber das ist halt, das sind koreanische Instrumente und E-Gitarre und sowas und Schlagzeug zusammen. War, glaube ich, ein Instrumentalstück, ne? Von der Band. Ja, also die haben, Entschuldigung. Ja? ich hier reingelabert. Chambinai. Das heißt, glaube ich, nix. Achso, das Wort. Ja. Also das war jetzt kein Punk, bestimmt sehr ungewöhnlich für Pogo Radio, aber also das sind halt so eigentlich Leute, die aus der Punk- und Hardcore-Szene kommen und die machen halt solche Musik und halt mit der Musik, die sie eigentlich machen, können sie auch nichts reißen und mit der Musik, die dann halt noch so halb koreanisch ist, ja, können sie halt überhaupt in Europa spielen. Ne? Das ist immer das Problem. Und deswegen wollten die auch, dass ich da hinkomme und mir die Punk-Hardcore-Szene halt angucke. Und dann habe ich ja jetzt noch ein Lied von dem Gitarristen von der Band. Der hat noch so eine richtige Hardcore-Band halt. Habe ich auch mitgebracht. Wollen wir das gleich hinterher schieben? Die Ska-Sucks? Nee, Combative Post. Ah ja, können wir spielen, ja. Ist auch ganz kurz. Ja, nochmal so zum Abschluss, ne? Was ist denn eigentlich so die südkoreanische Punk- und Hardcore-Szene? Wie unterscheidet sie sich zu der, zu der europäischen? Naja. Sind die vom Alter her zum Beispiel, ne? Also bei uns ist ja, werden die Leute ja immer älter. Nee, ja, also ich war da auf jeden Fall der älteste Punk. Ja. Nee, also. Also ist da echt noch eine richtige Jugendbewegung oder wie? Also, ja, klar, also. Ja. Deswegen, also was ich ja gerade schon gesagt habe, weil die müssen halt erst 2 Jahre zur Armee, viele kommen dann halt nicht wieder in die Punk-Szene, weil die dann eben anfangen müssen zu buckeln und das ist dann so wie in Japan, also halt arbeiten und dann haben die abends halt auch keine Kraft mehr, noch irgendwie Bands zu machen und da also so, das gibt's auch erst seit, was weiß ich, seit den 90ern oder so. Also das ist halt so zeitversetzt. Also die hatten erst, gab es halt kaum überhaupt Rockmusik und dann alles auf einmal. Deswegen mischen die halt auch immer. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt Südkorea wahrscheinlich extrem teure Stadt ist und dass da die Konzerte, dass es da keine, so wie bei uns jetzt irgendwelche alternative Jugendzentren gibt oder sowas. Sondern dass die dann wie in Japan vielleicht in irgendwelchen Supermärkten spielen müssen oder in irgendwelchen Malls. Ja. Also alternative Jugendzentren, das gibt es ja eh nur hier. Also das gibt es ja eigentlich eh nur in Europa, glaube ich. Also dass das so weit verbreitet ist. Wo haben die Konzerte stattgefunden? Nee, es gibt schon so Punk-Clubs auch. Der eine, der hatte gerade, als ich da war, sein Abschiedskonzert. Der muss dann auch zumachen, wegen Gentrifizierung und so. also es werden schon weniger, ne? Die kämpfen. Und haben die dann auch, alle die Schuhe ausgezogen, bevor sie rein sind? Nee, da nicht. Nee. Aber woanders schon, das stimmt. Ja, man muss ja die Schuhe ausziehen, Hausschuhe an und wenn man auf Klo will, nochmal extra Badeschlappen anziehen. Gut, dass ich das vorher gelesen habe, bevor ich da hingefahren bin. Aber nicht beim Punk-Konzert. Da wie, hast du immer deine Jute-Tasche dabei mit den Badeschlappen drin und der Hausschuhe? Nee, oder die wie? Badeschlappen, die musst du leider, das sind leider die allgemeinen Badeschlappen, die du da benutzen musst. Ein paar Badeschlappen für alle. Ja, ich habe viel durchgemacht. Ja, und Bier? Bier trinken die da ohne Ende. Also Ich hatte den Eindruck, die saufen viel mehr als die Deutschen. Aha. Was mir eigentlich keiner glaubt, aber die trinken da vor allen Dingen nicht nur Bier. Also ich als Oberschwächling habe da nur Bier getrunken und die trinken alle Soju. Das, ja, das ist so wie so ein milder Schnaps, hat aber schon wesentlich mehr Umdrehungen als Bier. Und das trinken die da aber so wie Bier. Das war erschreckend. Ja. Und gut, die essen aber dann... Auf dem Konzert oder was? Nee. Aber das fand ich ganz toll. Nach dem Konzert sind immer alle zusammen, also alle, die auf dem Konzert waren, sind danach noch zusammen essen gegangen. Und ich weiß auch gar nicht, wie die sich verständigt haben. Irgendwie wussten auf einmal immer alle, wo man sich noch trifft. Und das waren halt auch immer andere Läden. Und das waren dann immer so diese... Wie, also das Publikum ist mit der Band zusammen dann essen gegangen? Genau, alle Bands und alle aus dem Publikum sind auf einmal in dem gleichen Essensladen nachher aufgeschlagen. Das muss ja dann ein großer Essensladen gewesen sein. Ja, also das war dann, da gibt's dann halt, in denen gab es dann halt noch so eine zweite Etage und die war dann voll mit den Leuten vom Konzert und alle haben gemampft. Also das gibt's da halt gar nicht, dass man nach dem Konzert noch in eine Bar geht und weitersäuft oder so. Ja. Ne? Nach dem Konzert, zack, Licht an, alle raus. Und so ein Amerikaner, der auch mit da in einer Band spielt, habe ich auch mit, der meinte, die hätten das einmal versucht, die haben da, glaube ich, Business war das, glaube ich, hingeholt. Mhm. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja. Auf jeden Fall eine große Punkband. Und danach haben die das mal versucht, danach noch in eine Kneipe zu gehen. Und alle fanden es total doof. Weil langweilig. Sie Hunger gehabt haben wahrscheinlich. Ja, und haben gesagt, Mensch, hier gibt es ja nichts zu essen. Ja. Aber ich meine, das war total nett. Ja, was isst man dann um die Uhrzeit noch? Ja, alles, das hat alles ewig auf. Also ja. Seoul ist ja die Stadt, die nie schläft, wie man so sagt, stimmt auch. Also das hat... ja, also was halt echt ein Problem ist, da Essen ohne Fleisch zu kriegen. Also ich habe dann immer so Reispfanne gegessen und da waren immer ein paar Leute, die konnten mein Problem verstehen. Ja. Die meisten konnten das gar nicht verstehen. Und weil da gibt es halt immer nur so Barbecue und so. Und also da gibt es eigentlich immer nur Fleisch. Ja, oder Kohl, ne? Kohl wird ja gerne gegessen. Ja, Kimchi, ja, das ist aber nur so eine ganz winzig kleine Beilage, ne? Also da kann man sich jetzt nicht dran satt essen. Ja. Also ich konnte das sowieso nicht essen, ist viel zu scharf. Aber ja, das ist schon, also für Vegetarier kann ich Korea auch echt nicht empfehlen. Spielen wir noch was aus Korea? Ja, spielen wir doch einfach hier die Whatever That Means. Also das ist quasi ein Amerikaner und seine koreanische Freundin und sein koreanischer Schlagzeuger. Hört sich auch sehr amerikanisch an, deswegen. Ja, hat aber einen koreanischen Namen, ne? Ja, ist echt koreanisch. Ja. So, der Korea-Blog ist jetzt abgeschlossen. Weil wir haben jetzt nur noch eine 20 Minuten Zeit, ne? Und jetzt kommen wir wieder zurück. Mary, du hast ja die Turbo Booking Agentur. Kann man schwer aussprechen, ne? Turbo Booking, ja. Ja. Ja, also ich muss noch ein bisschen Werbung machen. Mhm. Dieses Jahr kommen auf jeden Fall noch auf Tour. Und zwar demnächst schon die genialen Problems aus Portland. Da spielt Kelly Halliburton mit, der auch der Schlagzeuger von den Pierced Arrows ist. Ich weiß gar nicht, ob die Punkrocker das kennen. Das ist hier Ex-Dead Moon. Also es ist quasi Dead Moon, nur mit neuem Schlagzeuger, was eben er ist. Ach, das war letzte Sendung war das irgendwie, glaube ich, Thema. Das kann sein. Ja, ja, das da wurde ich gefragt im Chat vom Hoshi irgendwie, ob ich Dead Moon kenne. Und dann hat er irgendwie auch was von irgendwelchen Pierced Arrows oder sowas erzählt. Ja, ja, genau. Ja. Und ja, auf jeden Fall hat der Kelly noch halt, der hat also ungefähr 1 Million Bands gehabt und das ist eine davon. Und die kommen jetzt im Februar auf eine 40-Tage-Tour durch ganz Europa. Warte, 40 Tage hast du den organisiert? Ja, ich habe die noch überredet, einen Off-Day zu machen. Mhm. Habe noch gesagt, bitte, das ist besser für euch. Ja. Dann hatten sie nur 39 Tage und am Schluss musste ich doch noch einen dazu nehmen. Dann kam noch ein Angebot und haben sie gesagt, ach, kommt auch nicht mehr drauf an, 40 ja. Tage. Und dann, das ist wahrscheinlich so eine Band, die fährt dann wahrscheinlich dann mehr als 500 Kilometer am Tag, oder? Das ist denen scheißegal. Ja, möglichst nicht. Also meistens ja. nicht. Ich habe es ja trotzdem gebucht. Ja, ja ich, sonst ist das ja auch echt nicht zu machen alles, ne? Also ich will ja auch, dass die gute Shows abliefern, wollen die auch selber. Will ja, nicht ja ist es eigentlich so, also du bist ja engen Kontakt mit den Konzertveranstaltern und die wissen ja dann, wenn du anrufst und die kennen die Bands nicht, aber die können dann schon wahrscheinlich davon ausgehen, wenn du die machst, dass die dann dementsprechend halt auch den Laden füllen, oder? Das denken viele, das würde ich aber so nicht sagen. Nee. Das denken nämlich viele Bands, die nach einem Booker suchen, die denken, ah, der Booker, der kann uns überall unterbringen, aber das ist also, entweder wollen die Leute die Band haben oder nicht. Es gibt natürlich Leute, mit denen ich mich gut verstehe, die dann eher mal dazu geneigt sind, sich meine Bands anzuhören, wenn die jetzt total unbekannt sind. Also ich kenne das aus der Konzertveranstalter-Sicht so, so nach dem Motto, ja, wenn ich habe jetzt hier zwei Bands, eine, die ist berühmt und eine ist total unknown. Und wenn du die berühmte haben willst, dann musst du auch die unbekannte nehmen. Ja, nee, sowas mache ich nicht. Also habe ich jedenfalls bis jetzt noch nie gemacht, danke für den Tipp. Ja, ist eine gute Idee, oder? Also, also ich weiß nicht, das ist ja jetzt, Turbo Booking ist ja jetzt, bin ja jetzt nur ich, kleine Agentur, das sind ja eher so, weiß nicht, das machen eher so größere Agenturen, ne? Und ich finde das auch doof, also ich meine, die sollen ja, also ich meine, ich muss ja auch selber davon überzeugt sein, was ich für Bands habe. Mhm. Und klar, wenn die unbekannt sind, dann kommen da halt vielleicht nicht viele Leute und dann muss der Veranstalter das auch wissen, dann kann ich das auch verstehen, wenn er das nicht machen will. Also ich meine, ich veranstalte auch immer Konzerte für unbekannte Bands und das ist halt total hart. Aber also jetzt zum Beispiel in Bonn, wo ich das jetzt gerade immer mache, funktioniert das gut, aber das funktioniert halt auch nicht in jeder Stadt. Ja, genau. Ja. Also da funktioniert das super, weil die Leute mittlerweile auch schon wissen, so, das ist was Gutes. Ja, weil du da wahrscheinlich auch nicht so finanziell auf die Fresse fliegen kannst, oder? Nee, genau. Ja. Also, ja, der Laden kann natürlich Minus machen. Ja, kann aber es ist jetzt nicht kein Desaster, wenn jetzt nur 10 Leute kommen. Nee, naja, also für mich ist es immer ein Desaster, wenn nur 10 Leute kommen, weil ich dann unglücklich bin, die Bands unglücklich sind. Also das ist, also ich finde das ganz schlimm. Da bin ich auch echt schlecht drauf, wenn das so ist. Und ich, also ja, weil man hat sich so viel Mühe gemacht, sich den Arsch aufgerissen. Wochenlang immer diese blöden Plakatrunden, was im Sommer ja noch okay ist, aber im Winter die Leute mit E-Mails zugespammt. Ja, und dann, und das ist halt echt total viel Arbeit. Also ich koche dann selber, ich mache täglich, ich mache alles. Und ja, und dann kommt plötzlich eine andere und macht irgendeine Gegenveranstaltung, also eine andere Veranstaltung, die ist dann halt gleich am gleichen Tag, ne? Und dann gehen sie alle dahin und dann kann die Band noch so gut sein. Ja, das ist dann traurig. Muss man sich natürlich absprechen. Ja, aber ja, der Hoshi hat noch eine Frage. Mary fragt die Pierced Arrows doch mal, ob die mit dir touren möchten, bevor Fred und Tudi irgendwann wirklich zu alt für Europa-Tour sind. Ja, also der Fred hatte ja eine Herz-OP, also der Sänger von Dead Moon. Ne? Mhm. Das sind ja so alte Leute. Ja, aber er hat es überlebt, wahrscheinlich. So in der Tat, ihm geht es auch besser als vorher. Und gut, also ich werde ihn jetzt halt nicht dazu drängen, los, ey, mach doch mal eine Tour, ey, mit deinem Bypass. Ich bin übrigens auch nicht der Booker von denen. Ja. Aber das hoffe ich auch, dass sie nochmal kommen. Also ich liebe Dead Moon, Pierced Arrows vergessen. Ja. So, ich spiele mal Problems. Genau, das passt jetzt. Geh doch dahin. Mach ich. Spiele ich jetzt. Ja. Yeah! So, das Lied ist vorbei. Die Sendung noch nicht. Ja, Mary, wir müssen noch einen Schwedenkräuter trinken. Oh Gott. Ja. Das hat mir keiner gesagt vorhin. Das muss jetzt sein. Ja, noch was. Habe ich irgendwie was vergessen? Irgendwie eine wichtige Frage? Ich weiß nicht, vorher hast du mir gesagt, du würdest mich gar nichts fragen. Ja, nee, jetzt ich habe gesagt, ja, das ist ja das Ding, ne? Ich hab halt, du hast ja irgendwie dich so angekündigt, du weißt gar nicht, was du sagen sollst, was sollst du denn hier überhaupt? Und jetzt, das stimmt nicht, ich habe gesagt, ich bin schüchtern. Genau, und du weißt überhaupt nicht, was du sagen sollst und deshalb wolltest du auch nie in die Sendung kommen, weil ich habe dich ja schon vor einem halben Jahr angesprochen, sollst du mal in die Sendung kommen. Und jetzt bist du hier und erzählst eigentlich so eine interessante Story nach der anderen. Ja, echt, findest du? Ja, könnten wir eigentlich 3 Sendungen am Stück machen. Ja, okay, machen wir es halt. Mhm. Also auf jeden Fall hier die Problems, die kommen bald auf Tour, falls sie euch gefallen haben. Wichtig. Wo spielen sie denn so? Überall in Deutschland, Europa oder wie hast du die Tour geplant? Also 40 Konzerte sind ja schon. Also es geht los in den Niederlanden, dann Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Schweiz, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Österreich, Tschechien, Dänemark, Schweden. Das reicht ja auch. Auf jeden Fall. Und du hast die ganzen Läden wahrscheinlich schon im Kopf und weißt ganz genau, die passen in den Laden, den Laden, den Laden und dann schreibe ich die mal an. Und die wissen sofort Bescheid. Ah ja, die Mary wieder. Mit irgendeiner Band. Manchmal lasse ich mich auch überraschen. Ja. Also ich meine, ja, ich kenne ja nicht überall alle Läden jetzt. Ne? Und also ich schicke das halt an alle Kontakte so rum und gucke dann, wer Interesse hat. Ja. Und dann versuche ich das halt möglichst gut zusammen zu schnibbeln, das Routing. Also, ne? Also ich finde das halt wichtig, dass das für die. Wie, also ist auch so ein wie lang ist da die Vorbereitungszeit eigentlich? Weil jetzt zum Beispiel das Sonic Ballroom, das sagt man ja irgendwie, das hat ein Jahr lang vorher, ist es, also wenn man jetzt im Sonic Ballroom spielen wollen würde, müsste man ein Jahr vorher schon irgendwie Bescheid sagen. Nee, also ich buche meistens 6 Monate vor der Tour fange ich an, weil man nur so noch ordentlich Werbung machen kann. Also bei vielen Fanzines ist die Deadline ja jetzt irgendwie dann 3 Monate vorher, weil die nur 4-mal im Jahr erscheinen oder so. Was weiß ich, Plastic Bomb oder so. Ne? Ja. Und wenn du dann die Tourdaten noch nicht hast, kannst du sie ja auch nicht an die Fanzines schicken. Und es kommen immer noch wieder Sachen dazwischen und so. Und deswegen... Aber in so einem Fanzine, da ist es dann auf der letzten Seite so in 5-Punkt-Schrift... Da liest sich das noch durch. Also das ist schon ein bisschen anachronistisch. Ja, meistens läuft das ja schon alles über irgendwelche Facebook-Veranstaltungseinladungen, oder inzwischen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin alt, deswegen... Ja, uralt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das wirklich alles nur über Facebook... Also ich meine, ich bin ja selber total anachronistisch. Also ich mache natürlich selber auf Facebook viel Werbung. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, alle meine besten Freunde sind nicht auf Facebook. Von daher... finde ich das auch scheiße eigentlich, wenn Leute oder gerade die ausgegrenzt 25-Jährigen, werden, wenn sie nicht, die machen alle nur noch Werbung auf Facebook. Und ja, ist halt einfacher, als einen Flyer zu machen und den zu verteilen. Ne? Wenn man aus dem Copyshop geht und hat 200 Flyer, ist halt schneller, irgendwie 200 Leute anklicken und die einladen. Ja, ich mache halt alles. Ja. Ne? Also ich meine, ich habe ja auch teilweise dann halt weniger so Läden, bekannte Bands. Ja. Und so Läden wie es privat zum Beispiel, die machen ja eigentlich nur noch Werbung über Facebook, glaube ich. Ja, dieser Laden, den es gar nicht gibt. Den es gar nicht gibt, über Facebook, das finde ich nämlich auch gar nicht gut, hört ihr mich? Mhm. Weil meine alten Freunde sind dann total ausgeschlossen und sagen immer, Mary, wer spielt denn da? Wir wissen das nicht. Und dann sage ich, ja, ihr seid nicht in dem Geheimclub, der Facebook heißt. Ja. Ein Geheimwissenschaft. Okay, was spielen wir denn jetzt? Also, im November wahrscheinlich kommen die Don't wieder auf Tour. Im November, hallo, wir haben jetzt Februar. Ja, ist doch schon bald. Ja. Ruhe jetzt, das passt aber thematisch, du hörst ja nicht zu. Nee. Und zwar, also eben haben wir die Problems gehört und da spielt ja der Kelly mit. Und die Freundin von Kelly, die singt nämlich bei Don't. Aha. Sehr nette Leute. Und bei Don't spielt nämlich auch der ehemalige Vipers-Schlagzeuger mit. Mhm. Sam Henry heißt er, der bei der ersten Platte mitgespielt hat. Auf jeden Fall sind die super klasse. Und die sind auch bei dir in deinem, genau, deinem Booking-Dings drin. Ja, sonst würde ich das ja jetzt nicht erwähnen. Ja. Das waren Don't. Eine wundervolle Band. Im November. Ja, lange ungefähr. Ja. Also demnächst. In ihrem Theater. Und die Band und die Tour hast du schon komplett geplant? Nö, noch gar nicht. Wir haben jetzt mal so heute mal gechattet und gedacht, wir machen das mal im November. Ach, das ist noch so, noch in feuchten Tüchern. Ja, das passiert dann auch, keine Sorge. Ich habe nicht gelogen. Ich meine, ist ja auch egal. Selbst wenn sie nicht kommen würden, hätten die Leute das jetzt gehört und könnten sich die Platte irgendwo kaufen. Gibt es natürlich nicht im Plattenladen. Don't suchen übrigens noch ein Label. Ja, das wäre der zweite Schritt, ne? Dass du dann auch noch ein Label machst, weil du machst schon die Plakate und die Flyers und alles Mögliche. Das würde ich sofort machen. Und da so ein CD-Presswerk anrufen ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Nee, aber so ein Label steckt ja auch Geld da rein. Und wenn ich Geld hätte, würde ich das sofort machen. Dann hätte ich das schon längst gemacht. Allerdings hätte ich das auch schon gemacht in der Vergangenheit für Bands, die sich dann wieder aufgelöst haben und war dann nachher total froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Ne? Also, obwohl die eine sich ja jetzt wahrscheinlich wieder zusammentut. Aber für die würde ich das auch sofort machen. Aber ich meine, ich habe ja auch nicht die Vertriebswege oder so. Ne? Ja, dann aber muss kann man ja auch noch kommen. In 10 Jahren mache ich das. Ja, genau. Das ist aber ein Rattenschwanz. Da muss man CDs dann tauschen mit anderen Labels und dann am Schluss stehe ich dann da im ganzen Bauchladen und bin nur am Verkaufen. Ja, vielleicht erbe ich ja mal was. Dann machst du auch das Merch? Mach das, wenn du mit einer Band auf Tour bist? Ja, also ich gebe das in Auftrag. Ne? Ich druck das nicht selber. Nee, klar, du druckst jetzt keine T-Shirts, aber dass, wenn du mit einer Band jetzt zum Beispiel mitfährst, ach so, ja, klar, dass dann du dann Merch verkaufst. Da gebe ich alles. Ja. Ja. ja, ich meine, ich will ja auch, dass sie viel Merch verkaufen, weil dann, also das ist ja das, wo die Bands eigentlich mehr kommt drauf an Chance haben, da überhaupt ihre Unkosten rauszukriegen mit dem Merch als mit kommt den drauf Gagen, an. Sag ich mal. Ja. Also wenn die jetzt halt total unbekannt sind, ne? Ja. Und ich lasse das aber auch drucken hier und so und papp das auf die T-Shirts drauf, das Motiv und so und bearbeite das noch und so. Sowas mache ich auch noch. Stimmt, habe ich vergessen. Fünf Minuten haben wir noch. Ja, haben wir noch, ja. Ja, und dann, ja, da müssen wir eigentlich auch noch was von den Francines spielen, genau. Die super toll sind. Und das ist eine Garage-Punk-Band aus York in England, also Old York, nicht New York. Die kommen im Juni auf Tour. Auch reizende Menschen. hören hier auch Veranstalter zu, bitte buchen. reizende Menschen, das heißt, du hast schon was mit denen gemacht. Ja, ich freue mich immer, wenn man sich dann auch so anfreundet, ne? Also das finde ich eigentlich am besten. Ja, aber wenn du mit denen gar nicht auf Tour gehst, dann kriegst du ja eigentlich gar nicht mit, dann machst du ja nur E-Mails. Nein, also du hast mich ja vorhin gefragt, ob ich fahre. Ich setze mich ja viel lieber einfach mit rein in den Bus und sauf mir ein. Also das ist ja was anderes als zu fahren. Ja, das kenne ich. Ja, das mache ich auch. Habe ich auch schon in der Vergangenheit schon öfters gemacht, so mit Supernichts oder mit Knochenfabrik. Und das ist natürlich eine feine Angelegenheit, weil man kann sich noch richtig gehen lassen. Ja, nee, ich mache dann ja auch schon Merch und Abrechnung und so, aber also ich fahre jetzt aber nicht immer. Aber ich fahre schon bei jeder Band natürlich also immer wieder mit, so, ne? Ja. Also mindestens eine Woche. Also wenn das jetzt so eine 4-Wochen-Tour mit ist, fahre ich da auch eine Woche mit oder so. Aber mehr geht halt nicht, weil dann komme ich halt nicht zum Arbeiten irgendwie. Also ich weiß nicht, wie die Leute das machen, auf der Tour irgendwie ordentlich zu arbeiten. Also ich würde dann irgendwie alle E-Mails an die falschen Leute schicken, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Weil ich ständig verwirrt und müde bin. So. Ja, betrunken nennen das andere. Das war wieder Pogoradio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 21. Januar war, dann handelt sich meine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei der Mary. Danke auch fürs Eingeladen. Und ich hoffe, du kommst jetzt, wo du jetzt gemerkt hast, dass ich nicht beiße und dass es alles irgendwie okay ist, mal wieder vorbei. Ja, jetzt muss ich ja sagen, ich bin ja live auf Sendung. Genau. The Francines läuft jetzt mit dem Lied Attack. Gute Nacht, viel Spaß.